SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Kyle Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Endlich ist ein Freitag oben, endlich ist Wochenende. Allerhöchste Zeit, also mit entspanntem Sound beschwingt ins Wochenende reisen. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Ich bin zuständig am Freitag oben, dass auf dem Sender die elektronische urbane Clubmusik nicht zu kurz kommt. Heute zu oben frei nach dem Thema Mirrors and Sands. Und Sands, so heisst die fantastische neue EP von Jeremy Vieira. Der kommt aus Lausanne und gehört zurzeit so ein bisschen zu den Shooting Stars von den Schweizer DJs und Elektroproduzenten. Seine brandneue Scheibe hörst du heute oben exklusiv hier bei mir. Ich bin der Mental X und wir fangen gerade an mit Theo und Upside Down. Schön, reisest du mit. Viel Spass. zu Popmusik gehen. Ja, der tut zum Beispiel seine Tracks und Lieder komponieren auf einen Synthesizer, der aus Japan kommt, verwendet Samples aus den USA sind, lässt die Lieder dann noch mastern in Deutschland. Es stellt sich natürlich die Frage, ist es denn immer noch Schweizer Musik? Ja, ganz klar. Ein DJ, der komponiert anders. Der komponiert mit Tracks, die können von überall auf der Welt sein. Und keine Musik ist natürlich so global wie die elektronische Clubmusik, sprich Techno und House. Du kannst zum Beispiel einen Track hören in New York in einem Nightclub und gleich Tracks funktioniert natürlich dann auch irgendwo in Tokio, in Paris oder natürlich hier in Zürich. Hier habe ich etwas ganz Spezielles, und zwar von einem neu gegründeten Schweizer Label namens Le Noir Tracks. Und zwar vom Sebastian Busto. Der wiederum ist allerdings kein Schweizer, sondern ist ein Argentinier. Und das ist seine brandneue bei Genetics. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentlix Electronic bekommst du auf srf.ch/mentlix. Dort findest du auch den Podcast zum gratis Downloaden und spätestens ab Montag die komplette Trackliste. Tracks, die für die Ewigkeiten bestimmt sind. Gut, man kann jetzt natürlich mal so die ganz grossen aufzählen, wie zum Beispiel The Future Sound of London mit Papua New Guinea oder Perry and Roden mit The Beat Goes Straight. Nicht zu vergessen natürlich die ultimative Trance-Hymne von 1994 von Paul van Dyk und Foreign Angel. Und es entwickelt sich immer wieder so, sagen wir mal, alle 4 bis 5 Jahre so ein Track, wo man einfach weiss, so, da werden wir voraussichtlich in der einen oder anderen Version noch in 10 Jahren irgendwo an einem Rave oder einem Club hören. Genau das ist passiert, wo A Way Out West vor genau 3 Jahren den Track Tuesday Maybe produziert haben. Schon im Original ist das Ding wirklich unheimlich gesehen, wo aber dann letztes Jahr noch der Israeli, der Guy J, den Remix gemacht hat, hat er wirklich wochenlang zum Beispiel DJ-Charts oder auch Beatport dominiert. Und wie könnte es auch anders sein, 2018 gibt es nochmal einen Remix und hebt einfach Qualität vom Original und auch vom fantastischen Guy J Remix. Diesmal aus dem Haus an Juna Deep, das ist der Mod Remix for A Tuesday Maybe. Quentin Tunneling. So heisst der neue Track von Demetrios. Und gerade als nächstes dann über Essential Tune. Jetzt kannst du dir für etwas gefasst machen. Und zwar die neue EP von Art Bad. Und jetzt wirst du dich fragen, wer ist das schon wieder gewesen? Ja, du kennst natürlich das Zürcher Label Definition. Das wird geführt vom Hype-DJ Definition. Und bei ihm bin ich zumindest zum ersten Mal auf den Act aufmerksam worden. Und jetzt hat eben Art Bad eine neue EP am Start namens A Sand in Your Shoes. Und das Ding ist wirklich unheimlich. Zwei Tracks hörst du gerade als nächstes. Weißt du, was das Beste ist? Art Bad sind am Morgen zu oben live im Aarau und zwar im Club Schlaflos. Mehr Party-Tipps bekommst du in gut eineinhalb Stunden. SRF Virus Essential Tune. myself a little more. fantastische Single vom Buddha Kid auf Lost & Found. Ich bin ein riesen Fan von dem wirklich sehr jungen Produzent. Ich glaube, warte mal so, um die 20 rum ist er, und was er da abgeliefert hat, für mich einer so von den Shooting Acts vom 2018. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentalix Electronic, frei nach dem Thema Mirrors und Essence, bekommst du auf srf.ch/mentalix. Dort bekommst du auch noch Playlisten und natürlich gerade kurz nach der Sendung den Podcast zum gratis Downloaden. Einfach auf die Seite gehen und auf den Download-Button klicken. Selbstverständlich zählt der Free-Download auf iTunes. iTunes aufmachen, Mentalix oben im Suchen eingeben und schon hast du 3 Stunden Sound von unterwegs. Oder eine Woche. So heisst es richtig. Heute so, wir haben noch brandneue Sounds aus Lausanne vom Several Definition. Der hat schon wieder eine neue EP am Start und naja, ebenfalls so ein Wonderboy. Lass dich überraschen. Thank you. Thank you. Ivo ist das mit Natural Law Part 2. Der Track hat wirklich alles drin, was ein guter Club-Track braucht. Er ist hypnotisch, er hat House-Element, er setzt auf die klassisch kitschige Garage-Handbag-Piano-Akkord und vor allem er ist super hypnotisch. Rausgekommen wird hier Genre definiert als Tech House. Gut, Tech House, naja. Man könnte es jetzt auch noch als Progressive House bezeichnen, aus meiner Sicht fast die ehrlichste Schublade in der Elektronika. Man nimmt das, was man braucht und macht etwas richtig Gutes draus. Das ist genau da passiert. Christopher Ivar mit Natural Law. Hi, this is John Digley. You're listening to Virus Radio. Mental X. Beschwingt und natürlich elektronisch ins Weekend. Du hörst SRF 4, was ich bei Adam Mantlix. Das ist Mantlix Electronic. Seit über 18 Jahren präsentiere ich dir hier jeweils am Wochenende elektronisch urbane Clubmusik. Und das hier ist die brandneue Scheibe von Jakob Essinger. Heißt, du sie Nemesis. Dann ist das schnell gegangen. Playlist, die findest du alle spätestens ab Montag online, und zwar auf srf.ch/mentlix. Der Podcast von der heutigen Show, den bekommst du allerdings schon früher, und zwar ab der 11 Uhr schon online. Gehst auch auf virus.ch, gehst dort auf Podcast und wählst aus dem Mentlix einen Download. Das Gleiche gilt natürlich auch auf iTunes. Schönes Wochenende. 4 Uhr am Morgen irgendwie in einem dunklen, sehr lauten Techno-Club. Das Licht extrem reduziert, vielleicht nur Strobo und Nebel. Dann der Sound, dann wirkt er. Ich bedenke gerne als trummeligen Sound. Und wenn du genau an das haltest, dann funktioniert es. Jetzt gut, jetzt haben wir die Problematik, dass du voraussichtlich jetzt, wo du hörst, nicht irgendwo in einem Nachtclub steckst. Naja, gut, kannst natürlich das Licht abmachen. Lichtschalter auf und runterklipsen und wie das mit dem Nebel machst, das weiss ich an dieser Stelle nicht. Mental X Electronic, so heisst die Sendung, die du hier gerade reinziehst. Und als nächstes kommt der DJ Seymo zusammen mit dem Alec Raucher. Die haben auch aus einem absoluten Primetime-Kracher produziert. Extrem hypnotisch, extrem technoid und einfach rave. Was ist denn mit German Brigante los? Gut, man kann es eigentlich nur so erklären, dass er sich so funky und so technoid ist. Dass er ja gerade einen Vertrag unterschrieben hat mit John Dick wieder Bedrock Music und dementsprechend tönt sein Sound auch sehr kraftvoll. German Brigante mit The Opposite. sich in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. So, hast du schon Gedanken darüber gemacht, was du am Wochenende machst? Denk. Eher chillig oder doch in Ausgang? Ich würde den Ausgang auf jeden Fall empfehlen, vor allem am morgens oben. Weil auf der einen Seite haben wir Artbad, morgens oben in Aarau im Club Schlaflos. Ich habe heute ein Feature online gestellt über seeofsrf.ch/mentalx und habe auch gerade die neue Tracks Sand in Your Shoes als Essential vorgestellt. Was sonst noch das Wochenende, sprich morgens oben im Clubland Schweiz passiert, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Füllen wir doch zuerst einmal in Zürich an. Naja, okay, unumstritten Partyhauptstadt Nummer 1. Und an dieser Stelle Happy Birthday Hive Club. Das 12-Jährige feiern sie das ganze Wochenende und dementsprechend haben sie sich beim Line-Up nicht lumpen lassen, wobei das macht Hive eigentlich wirklich nie. Die brillieren jedes Wochenende mit irgendwelchen internationalen Superstars, aber morgens oben haben sie einen ganz speziellen Typ, nämlich einen Sänger und Live-Act zur gleichen Zeit. Und du weißt vielleicht als techno-affiner Mensch, was jetzt passiert. Morgens oben im Hive der Jan Blomquist. Sensationell, sehr trancy, sehr, sehr spacey und vor allem hat er wirklich auch umwerfende Stimme. Weiter lassen sie noch Acid Pauli einfliegen und dann kommt natürlich die ganze Hive-Posse ringsum Animal Trainer und so weiter und so fort. Also morgen ist 12 Jahre. Das 12-jährige Jubiläum im Hive-Club. Du kannst aber natürlich auch morgens oben nach Basel gehen. Dort haben wir den Nordstern. Und wieso erstaunt mich das nicht wirklich, dass ebenfalls wie im Hive Acid Pauli auch noch morgens oben im Nordstern spielt? Aha, fettere Wirtschaft. Wie auch immer. Auf jeden Fall im Nordstern kommen noch Animal Trainer dazu. Komisch. Aber du kannst natürlich auch in der Innerschweiz sprechen, in Luzern, in Ausgang. Dort bekommst du nämlich im Rockclub der Keins auf die Ohren. Für mich wirklich so einer von den ersten so grossen Live-Acts und Techno-DJs neben D-Tron. Und wenn er schon wieder mal in seiner Heimatstadt, sprich in Luzern im Rock, ein Gastspiel hat, dürfte man sich das auf jeden Fall reinziehen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und natürlich der Podcast von der jetzigen Show zum gratis Download findest du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du Sendung auch via SRF Virus App und auf iTunes. Yeah. Essential Tune. Das ist der Tracker wahrhaftig und so heißt er Language und ist vom Jeremy Vieira. Und wenn du jetzt fragst, wer ist das schon wieder gesehen? Natürlich Several Definition. Seit gut 2,5 Jahren pushe ich ihn hier ziemlich gut, aber er macht ja eigentlich wunderbare Sounds. Er kommt aus Lausanne und sein allererster Plattenvertrag, nein, der hat nicht etwa klein angefangen, ist gerade beim Oliver Kolecki gesehen und zwar auf Stil von Talent. Dort ist er natürlich dem Label auch treu geblieben. Allerdings zwischendurch release er mal noch einen anderes, zum Beispiel auf Suara oder auch ebenfalls auf einem spanischen Label, auf dem hier. Das ist das Several Definition mit Language of a Beat Freak Music.

Galvan aus Kolumbien ist das mit dem Leaf. Was für ein Monster, da apropos Leaf. Naja, 3 Stunden elektronische Club-Musik sind vorbei. Ich hoffe, gerade eine Freude können machen mit der heutigen Episode Mental X Electronic frei nach dem Thema. Nämlich Mirrors and Sounds. Brandneue Sounds aus der Schweiz hat er vorgestellt, unter anderem von Several Definition. Und möchtest du das Ganze nochmal reinziehen? In einer guten Stunde kannst du den Podcast downloaden oder gehst auf srf.ch/mentalix oder auf iTunes und schon hast du Sound gratis von unterwegs und unter der Woche. Wir hören uns wieder am Tag schon am nächsten Freitag, bin ich wieder für dich live im Studio hinter den Turntables am Mikrofon und nur ein Landshake. Und jetzt sage ich, genieß dein Wochenende und komm gut durch die Nacht. Ciao, ciao.